schweig stille, plaudert nicht und höre, was ist und geschicht. Da könnte Schlendrian mit seinen Tochterlieschen her, er brummt ja wie ein Zeidelbär. Hört selber,